Wir begrüßen Sie nun in einer Ursendung des Norddeutschen Rundfunks zu After Rose, einem neuen Hörspiel von Uwe Mengel. Darin setzt sich der 1945 auf Rügen geborene Autor auf besondere Weise noch einmal mit dem Thema Deutschland 10 Jahre nach der Wende auseinander. Die Vertreter zweier in der ehemaligen DDR diametral entgegengesetzter Positionen haben den Übergang in das neue Gesamtdeutschland nicht verkraftet. In einer Nervenklinik treffen sie nun aufeinander. Bruno, immer noch 250-prozentiger Kommunist, und Arthur, der radikale Oppositionelle aus dem Umfeld der Kirchenbewegung. Im Anschluss an das Hörspiel folgt ein Gespräch, das Monika Klostermeier mit Jörg Jannings, dem Regisseur des Hörspiels, aus Anlass seines 70. Geburtstages geführt hat. After Rose von Uwe Mengel. Ort? Gesamtdeutsche Heimatstadt. Nervenklinik. Zeit? Kürzlich. Person? Arthur und Bruno. Hermann Lause und Hermann Bayer. Damals. Der Anfang? War das Beste. Nein. Nein? Nein. Wie auch immer. Eben. Fürs Nötigste ist gesorgt. Fürs Nötigste, ja. Aber es reicht nie. Nein. Das nicht. Aber besser so als anders. Auf jeden Fall. 40 Jahre. Das macht nichts. Die dritte Anstalt. 3 und 3, da kommt der Mai. Blumen am Fenster, Winter oder Ostern? Arzt wollte ich werden. Zu Hause hält es unser einen nicht. Nein, das war es nicht. Nein? Nein. Helfen wollen? Ja, die Hilfe höret nimmer auf. Chloralhydrat. Das hilft. Man vergisst. Namen. Namen, Vor- und Zunamen. Nichts vergessen. Die Familie. Amsel, Drossel, Fink und Star. Alle Vögel sind schon da. Sie schreibt nicht. Sicher. Ganz sicher. Das Nötigste ist besorgt. Aber keine Arbeiterfahne. Arbeiterfahne? Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Keine Familie, keine Fahne. Haben Sie nicht? Nein. Schade. Traurig. Schneiden Sie den Arm auf. Arm auf. Kopfkissen und Blut, rote Fahne. Ich schneide nicht. Dann eben auch keine Fahne. Was wissen Sie denn? Nichts. Genau. Richtig. Da bleibt nicht viel. Nein. Leben bleibt. Ja. Leben bleibt. Ich war Buchhalter. Lüge. Die Ärzte. Der Arzt, die Ärzte. Das Nötigste hat man. Gut. Der Doktor sagt. Der Doktor sagt. Nur zur Beobachtung. Staatsfeind? Wer? Sie. Ich? Ja. Nein. Nein, was? Krank. Keine Fahne? Nein, Buchhalter. Damals. Damals war's. Man weiß nie. Nein. Gott sei Dank. Pfarrer. Ach. Mein Vater. Warum denn? Mein Jesum lasse ich nicht. Sie? Nein, mein Vater. Spinner. Erblich. Ja, dann. Eben. Hunger. Nein. Abendbrot. Ja. Bald. Ich zähle bis zum Abendbrot. Zu lange. Ich kann lange zählen. Ich weiß. Also? Nein. Keine Zahlen. Ohne Zählen keine Zahlen. Man vergisst. Ja. Die Schwestern. Manchmal möchte man schon. Ach. Manchmal schon. Wo? Draußen. Im Dreck? Ja, im Dreck. Kein Bett? Im Bett kann doch jeder. Jeder? Jeder. Ich nicht. Die Tabletten? Nein. Nein? Onani. Na, in der Not? Nein. Die Schwestern? Nein. Hunger, ganz plötzlich. Herr, bleibe bei mir. 13. Denn es will Abend werden. 14. Sie zählen nicht. Doch. Nein, dann reden Sie. Ich rede. Nicht mit mir. Mit wem sonst? Mit einem Herrn. Kennen Sie den Herrn? Es gibt keine Herren. Sie zählen nicht. Dann reden Sie nicht. Ich rede nicht. Ich zähle nicht. Das Abendbrot. Nicht üppig. Nein. Aber es ist gesorgt. Man muss sich nicht kümmern. Es wird gebracht und genommen. So soll es sein. Der Tee? Tatsächlich. Kamille. Es heilt die Kamille. Was? Ja, Kamille. Schwarzer Tee. Schwarztee regt auf. So? Nicht aufregen. Wir sind krank. Die dritte Anstalt. Besser? Früher oder jetzt? Kein Unterschied, absolut nicht. Das wundert mich. Ja. Ja, man wundert sich. Aber wie lange? Lange? Wie lange noch? Sie meinen... Ja. Hier. Aha. Ja. Darüber wundern Sie sich? Wie kommt denn sowas? Das ist das Leben. Na. Dem einen so, dem anderen so. Mein Bruder. Bruder? Mein Bruder ist Kapitän. Sie wissen das? Ich erinnere mich. Der Arzt? Der Arzt weiß das nicht. Ich sage es ihm. Nein. Doch. Ich schlag Sie tot. Tot? Ja. Ich will nicht sterben. Nein. Nein. Dann nichts sagen. Nichts. Nein. Gut. Gut. Für meinen Bruder ist gesorgt. Er ist Kapitän. Aber er schreibt nicht. Kompott? Essen Sie zu sauer. Jetzt wird es aber... Ganz ohne Frage. Es wird dunkel. Im Oktober wird es zeitlich dunkel. Oktober? Ja. Wer hat das gesagt? Was? Oktober. Die Schwester. Welche? Die Dings. Ich schlage Sie. Nein. Doch. Nein. Der Name. Die Dings. Niemand heißt Dings. Warum nicht? Ich frage. Sie fragen. Ja. Gut. Was gut? Gut, fragen Sie. Aber ich habe doch schon. Was? Die Schwester, wie sie heißt. Dings. Mein Gott. Ja, ja. Ich nehme Medizin. Ich auch. Vielleicht auch nicht. Nein. Man wird müde. Vielleicht in den Park? Ja. Vorm Schlaf? Ja. Der Park im Herbst? Traurig. Meinen Sie? Nein, meine Mutter. Sie erinnern sich? Manchmal. Ihre Mutter? Kein Besuch. Die eigene Mutter? Meine Mutter im Herbst. Was? Bitte? Ich verstehe nicht. Was? Park oder nicht Park? Vielleicht schon zu dunkel. Aber es wird doch gesorgt. Wie? Lampen? Vielleicht morgen. Nein, heute. Morgen. Heute. Morgen. Ich gehe allein. Ohne Fahne? Ohne Fahne. Ich komme mit. Gut. Aber der Tee? Der Tee wird kalt. Ich hatte drei Schwestern. Hübsch. Wahrscheinlich. Wie die Schwestern? Welche? Die Dings am Morgen. Ja. Hübsch. Das vergisst man. Hübsch. Es wird gegeben und genommen. Uns nimmt man nichts. Nein. Nein. Das stimmt. Die dritte Anstalt. Die dritte. Und Sie? Das wissen Sie doch. Lüge. Warum? Warum lügen Sie? Wann? Gerade eben. Ach. Ja. Die erste Anstalt. Lüge. Die erste. Auch egal. Richtig. Hier wird gesorgt. Tatsächlich? Gut gesorgt. Kein Blut. Nein, kein Blut. Freundlich. Ja, Frieden. Nicht Frieden. Freundlich. Man könnte. Schon zu spät. Aber die Laternen. Nein, nicht die Laternen. Die Kälte? Ja, die Kälte. Es ist Herbst. Herbst, ja. Feuchte Kälte. Richtig. Feuchte Kälte. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Morgen ganz bestimmt. Drei Tage. Leichte Flocken. Große Flocken. Jetzt ist Frost. Minus. Starkes Minus. 18 Grad. Weiße Finger. Leichenfinger. Kein Handschuh, kein Schal. Danke, Schwester, brauche ich nicht. Nein, danke, ich gehe ohne. Ich friere nicht. Und draußen. Das Geld. Die Schuhe. Ist zu beantragen. Schuhe ja. Ich beantrage ein paar Winterschuhe. Hoch, Größe 41. Aber kein Antrag für Schal und Handschuhe. Nein, das nicht. Schwerer Frost. Trotzdem ungebrochen. Nicht alles beantragen, was mir zusteht. Staunen werden Sie. Freiheit. Meine Entscheidung. Ja. Ist mir nicht zu nehmen. Gut. Schön. Alle frieren. Draußen. Gut so. Allein. Kreuzweise laufen. Nordmauer zur Südmauer. Ostmauer zur Westmauer. Linksbalken. Querbalken, kein echtes Kreuz. Wie auch. Das Verwaltungsgebäude, es steht da. Zwei Etagen, 68 Fenster, drei Türen. Im Mittelpunkt des Kreuzes. Sprengen! In die Luft jagen! Ich muss drumherum einen Bogen schlagen. Tun, was man kann. So geht es nicht. Auf die Zeit achten. 5 Minuten Längsbalken, 3 Minuten Querbalken, 4 Endpunkte, jeder Punkt 1 Minute. Vier Minuten nicht bewegen, Ruhe. Stille, horchen, einhalten, 12 Minuten, richtig, nichts vergessen, 12 kleine Propheten, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Auswendig. Die Hände. Starker Frost. Hügel und Wälder. Das Dorf im Winter. Menschen langsam. Tiere langsam. Verschneite Dächer. Rauch. Schweigen, Glockengeläut, die Kirche ungeheizt, Kerzen, Licht des Lebens, Vater auf der Kanzel, Mutter, kalte Füße, schneller laufen, nein, 12 Minuten, anders nicht, Bruno, trink Tee! Im Haus, im Zimmer, auf dem Stuhl, den Zettel ausfüllen, sagt der Arzt. Jede Woche, so ist die Ordnung, gute Ordnung. Leserlich ausfüllen, sagt der Arzt. Blockbuchstaben, Vordruck, Name, Vorname, Arthur, nur Arthur. Gruppe 2. Erstens, ich habe den besten Kontakt mit Bruno. Begründung, Charaktermerkmale. Er redet. Zweitens, ich hätte gern guten Kontakt mit Bruno. Begründung, Charaktermerkmale, er liest. Drittens, der Behandlung gegenüber verhalten sich besonders positiv und fördernd. Bruno, Begründung, leerlassen. Fragen Sie, Herr Doktor. Viertens, der Behandlung gegenüber verhalten sich besonders ablehnend und störend. Bruno, Begründung, Charaktermerkmale, er lügt. Schlechte Schrift. Frostfinger. Weitergehen. Zettel wegstecken. Sofort der Schwester geben. Noch ein Kreuz. Die Füße sind Eis. Ich war nie krank. Sommer oder Winter. Jetzt den Bogen schlagen. Verwaltungsgebäude. Schön im Schnee. Dach weiß, Backstein rot, im Wege! Jeden Tag im Wege! Abreißen! Heimlich abreißen! Haben Sie das Verwaltungsgebäude gesehen? Nein, ich auch nicht! Gestern Abend war es noch da! Wo ist denn jetzt mein Büro? Die Patientenakten! Verschwunden! Still ist es. Ganz still. Ruhe. Ja. Bruno. Blut und Fahne. Die Kekse. Wieder trocken. Keine Füllung. Seit Tagen keine Füllung. Vielleicht morgen, sagen sie. Alles gelogen. Grün wird es, sagt Arthur. Draußen. Drinnen oder draußen? Nie zu zweit, nur allein geht er spazieren. Absichtlich. Die Schwestern grüßen. Nur allein. Bitte. Ich brauche keinen Park. Ich denke, ich lese. Er nicht. Und ich weiß alles, die Apokalypse, Bruno. Schade. Umgänglich ist er, ja. Aber vernagelt, vernarrt, krank. Der Zettel. Ich fühle das nicht aus. Ha. Nicht mit mir, Herr Doktor. Von mir nichts. Keine Zeile über andere. Ich bin aufrecht. Geradlinig. Standhaft. Kämpferisch. Überzeugt. Im Herzen das Ziel. Das Wohl der Menschheit. Offener Kampf. Der Feind lauert überall. Kennt kein Paddock. Wachsam sein. Bruno? Aufstehen. Vortrag. Hier. Wir bauen das Paradies auf Erden. Die Zukunft ist nah. Klar ist der Blick. Wir werden das Geld abschaffen. Jeder nimmt nur, was er braucht. Alle geben ihr Bestes. Für die gute Sache. Kein Lohn, freiwillige Arbeit. Jeder für jeden. Kriminalität ist unbekannt. Wissenschaftler forschen, Ärzte heilen. Alle Krankheiten werden ausgerottet. Wir beherrschen das Wetter, die Wolken, den Regen, den Sonnenschein. Die Wüsten werden fruchtbar. Wir entreißen der Erde ihre Schätze. Arbeiter und Bauern, Hand in Hand. Breite Straßen ziehen sich durch das Land. Unsere Häuser werden höher und höher. Flugzeuge und Hubschrauber überall. Autos fahren mehrgeschossig in den Städten. Landeplätze auf allen Häusern. Frau und Mann achten sich. Die neue Moral. Unterirdische Bahnhöfe, Züge und Trassen. Künstliche Sonnen beleuchten die Städte. Das Dorf wird zur Stadt. Wir verändern den Lauf der Flüsse. Tomaten und Gurken, Kirschen und Orangen. Weizen und Roggen wachsen und gedeihen in ungeahnter Größe. Einer hilft dem anderen. Keine Gefängnisse, keine Krankenhäuser, keine Ausbeutung. Frieden und Freiheit überall. Weiße, braune, schwarze Gelbe. Alles in Glück auf der ganzen Welt. Siegreich flattert die Fahne im Wind. Setzen, Bruno. Sehr gut. Eine glatte Eins. Paradies, Herr Doktor. Wir bauen das Paradies in ungeahnter Größe. Einer hilft dem anderen. Keine Gefängnisse. Keine Krankenhäuser. Keine Ausbeutung. Frieden und Freiheit überall. Keine Zigaretten, kein Alkohol, ich weiß. Nie. Zukunft im Blick. Immer sportgetrieben, täglich. Lesen, denken. 4 Tassen in der Kanne. 2 für jeden. Er ist nicht da. Ich bin hier. Ich trinke den Tee. Keks lasse ich übrig, kann er haben. Ich habe nichts gesagt. Doch, reden, reden. Weniger als sonst. Das sagen Sie. Weniger als sonst. Ruhe. Ich habe ein Recht. Aus. Der Park gehört Nein. allen. Allen. Nicht zur gleichen Zeit. Zusammen, sagten Sie. Das habe ich nicht. Zusammen spazieren gehen. Falsch. Woher kommt das? Was? Falsche Erinnerung. Ah, Sie geben zu? Falsche Erinnerung, Ihre. Nein, Sie. Falsche. Ruhe. Ich rede. Nicht jetzt. Jetzt auch. Sie schreien. Wir schreien. Sie zuerst. Vorsicht. Obacht. Achtung. Nicht mit mir. Für alle der Park. Nie wieder gleichzeitig. Abwarten. Gleichzeitig im Park. Abwarten. Die Sonne. Macht mich nervös. Ah. Ja. Nicht ich. Die Sonne. Sie streiten. Nervös? Die Sonne? Nein, Sie. Schluss jetzt. Ich bleibe. Nur im Schatten. Das entscheide ich. Schatten tut gut. Ihnen auch. Falsch. Schatten beruhigt. Richtig. Schön. Eben. Frieden. Frieden. Freundschaft. Freundschaft. Riechen Sie? Ja, die Küche. Die Rosen. Nicht schreien. Die Rosen. Und sonst? Sonst ja. Unglücklich. Immer? Ja. Ein Zweibettzimmer, immerhin. Allerdings, Zweibettzimmer. Es hätte schlimmer sein können. 4-Bettzimmer. 6-Bettzimmer. Glück gehabt. Kann man sagen. Und? Letzte Nacht? Sie waren wach? Nichts überhören. Ja, ja, ja, die Onanie. Und Sie? Ich auch. Tatsächlich? Manchmal schon. Oft? Selten. Mehr im Winter oder im Sommer? Im Winter nie. Wetterfühlig? Wirklich. Vielleicht eine Postkarte schreiben mit Briefmarke. Adresse? Meinem Bruder. Nein. Der Nachtschwester. Sinnlos. Vielleicht. Ganz sicher. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. 4 Jahreszeiten. Das kennt man. Weihnachten. Keine Post. Keine Kerzen. Jetzt ist Sommer. Jetzt, ja. Alles anders. Hätte es kommen können. Hätte es kommen sollen. Zu heiß? Zu heiß. Ja. Heute Nacht, Bruno, keine Sorge, schlaf. Ich helfe. Bruno, du, ich helfe dir. Heute Nacht. Wo soll's denn hingehen, Herr Doktor? Nein, danke. Wirklich nicht. Ja, bitte. Ja, das denke ich auch. Besser wird es doch, das spüre ich. Nein, wir geben nicht auf, geben wir nicht. Besserung ist in Sicht. Gute Besserung, selbstverständlich. Richtig. Eines Tages, eines nicht allzu fernen Tages. Ja, ich stimme Ihnen zu. Voll inhaltlich, die Tür ist nicht endgültig geschlossen, aber nein, ich sehe den Silberstreif unter der Tür. Ja, malen geht schon viel besser, Töpfern auch. Eben, da bleibt Hoffnung, Baum des Lebens. Man erinnert sich, Mann, wer? Ich, wer sonst, Mann? Wollen Sie mit mir streiten, wollen Sie, ich bin Patient. Und ich gehe mit meiner Laterne, ja, und meine Laterne mit mir am Himmel leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ich erinnere mich auf jeden Fall sicher, Kindheit, Häuschen klein, Mutterbrust, an die Mutterbrust, die teure. Schließ dich an und halt sie fest mit deinem Vater als Weihnachtsmann. Bleiben Sie doch, Herr Doktor, ja. Ich hab ja noch den Mond. Voll Dampf, Vollmond. Steh auf und rühre dich. Vater, tot in der Unterwäsche, in der Ecke. Mond. Fleisch. Bruno. Ich komme. Das Messer. Deine Kehle. Schlaf. Es wird gesorgt. Es kümmert sich. Es was? Das Schwesterchen. Nacht, Schwesterchen, blonde Engel, Latschenfuß. Dreher, Humpelbein. Nicht kümmern, nicht sorgen. Nicht dir, Schwester. Bruno, das Messer. Schlafe wohl. Weiß der Mond. Weißer Mond. Schritte, nein, nein. Schritte, nein. Silberschein. Silberklinge. Schneid die Kehle durch. Zu flach. Zu wenig. Schneid. Ja. Blut. Saft und Kraft. Bruno. Dein Bett. Die Fahne. Hier bin ich. Neben dir. Fühlst du mich? Dein Nesthäkchen. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot. Es ist die Arbeiterfahne, die Vater trug durch die Not. Menschheit, erwache, Blut, Blut. Ich trinke dein Kehlkopf, die Opferschale. Wie warm du bist, Menschensohn. Dein Wort ist Fleisch geworden. Rote Rose, rote Nelke, 1, 3, 4... Apokalypse, mein Sohn! Patmos! Ich zähle! 7, 12! Meine Hände sind Salz und Schwefel. Glutrot, die Rippen im Knochenfraß. Danke mir, After Rose, Rosenmund, Messerschneide. Schneidet tief! Dein Rosenmund im Fenster, toter Arthur. Ich schreie mit großer Stimme. Ich treibe die Welt voran. Ich mache alles neu. Ich, Arthur. Ich. Das können Sie mir nicht einreden. Das nicht. Was soll denn das heißen? Sie haben doch selbst gesagt, Herr Doktor, da ist noch Hoffnung bei mir, ist da. Und jetzt so plötzlich aus dem blauen Dunst heraus soll ich ein Mörder sein? Wie denn? Was denn? Warum denn, meine Herren? Da liegen Sie schief. Falsch gewickelt sind Sie. Keine Ahnung haben Sie. Ich doch nicht. Ich schaue durch, klarer Blick, Durchblick. Früher vielleicht nicht, aber jetzt... Da sind gute Zeichen. Da zeichnet sich etwas ab. Wie sollte ich denn so plötzlich meinen Freund, den Bruno? Warum sollte ich das denn? Selbst hat er es getan. Das Messer hat das... War unser Messer. Das, gut, das gebe ich zu. Jawohl, und richtig. Und wieso hat man das Messer nicht bemerkt? Was? Das sind so Fragen. Sie sollen sich doch um uns sorgen. Wir sind doch nicht umsonst hier. Mit uns stimmt etwas nicht, sonst wären wir doch nicht hier, oder? Und dann ein Messer. Das sieht nicht gut für Sie aus, gar nicht gut. Wachsamkeit des Personals, eindeutig. Wo kommt denn ein Messer her? Die Frage beantworten Sie erst einmal. Und der Bruno? Was wissen denn Sie? Der ist doch glücklich jetzt. Geträumt hat er immer. Eine Fahne wollte er werden. Ja, und da hat er sich halt die Kehle, nicht wahr? Und da liegt er. Was wollen Sie denn? Das sieht man doch. Alles rot. Kissen, Laken, Decke. Alles Fahne. Er ist glücklich gestorben. Sehr glücklich. Nein, ich doch nicht. Nichts habe ich gesehen. Mit 2 Gläschen Chloralhydrat im Magen. Immer das von Bruno gleich mitgetrunken. Wollen wir ja auch mal schlafen. Will man ja. Viel hat er geredet. Gut geredet. Viel zu viel. Klug. Ich bin ja auch nicht. Nein, bin ich nicht. Einiges habe ich auch gelesen. Ja. Schöne Sachen. Von dem Mädchen, das raus ins Watt geht und rechtzeitig vor der Flut im rechten Moment vom Freund gerettet wird. Aber nicht, was die denken. Absolut nicht. Ganz jung waren die. Ganz unschuldig. Ja, da weint man, wenn man so etwas liest. Viel gelesen habe ich damals. Und auch Wiegenlied. Und Schlafe mein Prinzchen. La Paloma. O Sole Mio. Glühwürmchen. Ave Maria. Stille Nacht. Heilige Nacht. Bitteschön, wie Sie wollen. Einzelzelle auch gut. Aber Sorgen müssen Sie sich um mich. Und das Messer. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Bruno, mein Freund. Arschloch. After Raus von Uwe Mengel. Musik Wolfgang Florey. Arthur Hermann Lause, Bruno Hermann Bayer, Ton Peter Kainz und Andreas Meinitzberger, Regieassistenz Margit Kress, Regie Jörg Jannings. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2000. Am 14. November wurde Jörg Jannings, der Regisseur des Hörspiels von Uwe Mengel, das Sie soeben gehört haben, 70 Jahre alt. Monika Klostermeier, ehemals Leiterin der NDR-Hörspielredaktion, hat ihn aus diesem Anlass zu seinem lebenslangen Engagement für das Medium Hörspiel befragt. Vor allem zu seiner künstlerischen Vorliebe für Stücke, die die Reibung von Individuen innerhalb politischer, gesellschaftlicher Prozesse thematisieren, sowie zu seiner Zusammenarbeit mit dem Dramatiker und Theaterregisseur George Tabori. Nun also das angekündigte Gespräch mit dem Titel »Hörspiel muss subversiv sein«. Ich war ja der erste westliche Regisseur, der in einer Lepperstraße produziert hat. Und die Lepperstraße, müssen wir dazu ist sagen, in Ost-Berlin, ist das ehemalige Studiokomplex, ja, des ehemaligen Rundfunks der DDR. Mhm. Und da ist jetzt ein privates Hörspielstudio drin, das 2 Toningenieure machen. Und dieses Gelände fasziniert mich, hat mich immer fasziniert. Jetzt besonders, weil es irgendwie den Charme des noch nicht angekommen Seins hat für mich. Also es ist eine Zwischenperiode. Also die Zeit ist noch nicht ganz vergangen, die neue Zeit ist noch nicht ganz da. Es soll saniert werden, es soll ein Erlebnispark drin gemacht werden und so. Aber der ist noch nicht da. Also, und Auch die Schauspieler lieben das Gelände. Und zum Beispiel gibt es da einen genannt Hörnchengang, ein wunderbarer Gang, also architektonisch wunderbar. Und die Natur überwuchert alles. Also da wurde zum Beispiel ein Fenster eingeschmissen und da lagen natürlich in dem Gang Scherben. Und ich habe die Scherben sofort benutzt, also und eine ganze Szene in diesen Scherben gespielt. Also man hört die Geräusche und diese Scherben bekamen einen gewissen Sinn, einen gewissen Kontext, also zum Text. Also mich hat eben besonders eben nach der Wende in dieser Zeit die Geschichte interessiert und ich denke, man kann ein Text, der geschichtlichen Inhalt hat, nicht machen, nicht produzieren, ohne die eigene Geschichte hineinzutun. Also ich bin ein sehr subjektiver Mensch da. Also für mich gibt es da keine große Objektivität. Und du hast aber auch eigentlich sehr oft Texte von Autoren, die in der DDR leben oder lebten, produziert. Ich denke an Günter Konrad, mit der Zeit ein Feuer, war übrigens das erste Hörspiel, was du für den NDR gemacht hast. Sehr, sehr geliebt, ja. Das und du hast später Texte von Christa Wolf, ja. Heiner Müller, Christoph Hein, Volker Braun und Irene Liebmann oder auch Franz Fühmann produziert. Ja. Woher kommt bei dir diese Vorliebe für diese Texte, die, glaube ich, ja alle das, was ich zu Anfang gesagt habe, ja repräsentieren. Es sind Texte, die Menschen nicht nur als psychologische Wesen zeigen, sondern als in geschichtliche Prozesse involvierte. Ja. Es ist noch etwas anders. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich gerade von diesen Autoren Texte gemacht habe. Also Günter Kunert zum Beispiel war ja, als ich bei euch das Hörspiel gemacht habe, das war ein Dürer-Hörspiel, war ja noch in der DDR. Und da gab es diese Reibung noch. Also er musste gegen eine Diktatur, gegen Zwang, gegen Zensur, gegen dieses Unfreie. Also man muss, wenn man was macht, Kunst macht oder ja, nennt was mal Kunst, dann muss man, kann man nicht unfrei sein, dann muss man frei sein mit der Umwelt oder gegen die Umwelt. Und ich habe dann Texte von Günter Kunert gelesen, als er in den Westen gegangen ist und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe ein paar Gedichte gelesen, die wundervoll waren, aber es fehlt, denke ich, die Reibung. Und bei Heiner Müller war es genauso. Also er konnte ja, als die in der Wendezeit, ich habe Mommsens Blog gemacht, also da ging es darum, dass Theodor Mommsen eben das vierte Buch, die Geschichte des Kaiserreichs, nicht geschrieben hat. Warum nicht? Und Heiner Müller hatte ja auch eine Blockade. Er konnte nicht mehr schreiben, weil, ja, er wusste nicht, wofür und wohin in der Situation. Und ich denke, ich habe nachgedacht, warum das bei mir so ist. Und ich denke, also einmal, die DDR-Autoren kennen Geschichte, kennen ihre Geschichte, setzen sich damit auseinander. Und mich reizt, denke ich, das subversive Element. Also Hörspiel ist ja für mich immer so, Hörspiel ist nutzlos, wenn es nicht Stachel im Fleisch ist. Stachel im Fleisch der Institution. Hörspiel muss immer was Subversives haben. Sonst ist es tot. Also sonst ist damit nichts zu machen. Sonst lebt es nicht. Woran könnte denn heute die Subversivität bestehen? Naja, ich finde eben jetzt meine Autoren im östlichen Teil und die sind für mich, die haben eine gewisse subversive Art zu schreiben und die noch gepaart ist mit Witz und Humor, wie bei Volker Braun, manchmal mit bösem Witz. der nicht immer hier zu finden ist. Ich kann nichts anfangen mit einer gewissen Beliebigkeit, bei der ich nicht weiß, woher, wohin, warum. Damit kann ich nichts anfangen. Nun bist du ja auch ein Regisseur, der schon sehr lange in Berlin lebt. Du bist hier geboren, 1930 in Berlin. Ja. Und bist dann wieder zurückgekehrt nach Berlin. Was lag dazwischen? Dazwischen lag, wir gingen also 1934 nach Österreich. Ja, dazwischen lag eigentlich auch die große Auseinandersetzung eben mit dem Dritten Reich. Also wenn ich von meinem Vater spreche und wir haben uns dann überlegt, ob wir nach England gehen zum Beispiel oder wo wir hingehen. Er wollte nicht mehr in Berlin bleiben. Und wir gingen nach Österreich, da holte Adolf uns ja nun ein und wir blieben da und ich ging da in die Schule. Ich kann mich noch erinnern, also an dem Tag, als 38 die Nazis kamen, hatten die österreichischen Kaiserjäger hatten so fesche Uniformen wie die Italiener und marschierten im Laufschritt. Und ich kann mich erinnern, ich stand als Junge da an der Straße und die marschierten vorbei in ihrem Laufschritt und in ihren fesischen Uniformen mit den Federhüten. Sie hatten so Federhüte wie die Alpini und hatten am Arm eine Hakenkreuzbinde. Und das Bild ist mir in Erinnerung, das schlug mit der Axt zu. Und ich denke daher, das war der Ansatz, dass ich wirklich ein Feind jeglicher Ideologie bin. Ich denke, das hat da seinen Grund. Dazu kam natürlich die Auseinandersetzung, damals, die ich als Junge nur mitbekommen habe, später reflektiert habe, die mein Vater also mit meinem Onkel führte, als es um Immigration ging. Und es ist ja auch, es wäre eine große Sache, wenn man wirklich einen Stoff schreiben würde über die Immigration. Nicht nur über die, die weggingen nach Amerika, die es also wahnsinnig schwer hatten, sondern auch über die, die hier geblieben sind. Auch Schauspieler. Was es heißt zum Beispiel, wenn man das Instrument der Sprache verliert, also die deutsche Sprache, warum man dann hier bleibt. Und das sind alles Dinge, die da angesprochen wurden und die aber geblieben sind und über die ich jetzt noch nachdenke und die Teil meines Lebens geworden sind einfach. Dein Vater war Dokumentarfilmer. Ja. Und dein Onkel, der berühmte Emil Jannings, war Schauspieler. Ja. Und du hast auch beides gemacht, glaube ich, bevor du Regisseur geworden bist. Ja, ich war auf der Schauspielschule in Innsbruck und Wien und habe als Schauspieler auch kleine Rollen gespielt. Also es fing an mit einem Satz, wo ich mich furchtbar vorbereitet habe. Ich weiß noch, das war Otto von Windischgrätz in König Ottokars Glück und Leben, wo ich mit blutroter Binde rausgestürzt bin, einen Satz hatte, also da habe ich also tagelang geübt und weiß ich noch. Naja, ich bin nicht Schauspieler geblieben, weil der Schatten war viel zu groß und ich bin auch im Reinhardt-Seminar bin ich durchgefallen. Also weiß ich noch, da rezitierte ich, das war ein Gedicht von Erich Kästner, wenn wir den Krieg verloren hätten. Und da hörte ich nur eine Stimme unten, die sagen, na, der Bub, der weiß gar nicht, wie komisch der ist. Und das war Helene Thiemich. Und das war eben das Letzte, da habe ich meinen Abschied genommen als Schauspieler und habe dann in München Film gelernt. Das war, da hatte Fritz Thierry die Bavaria und da war Erich Pommer noch da in amerikanischer Uniform. Und da habe ich also praktisch Film gelernt, habe dann auch Kurzfilme gemacht und bin 1953 nach Berlin. Und da hattest du ja auch einen berühmten Dokumentarfilmlehrer. Ja, Joris Evens war, also den habe ich bei der DEFA kennengelernt, das war unschätzbar. Also ja, hast du was bei Evens gelernt, was du später als Hörspielregisseur bedacht hast oder was gelernt hast für deinen späteren Beruf? Erinnerst du dich manchmal an ihn bei der Arbeit? Er hat mal zu mir gesagt, und das werde ich nie vergessen, du musst die Kleinigkeiten beachten. Die Kleinigkeiten sind sehr wichtig. Du darfst nicht darüber weggehen. Und das war mir sehr wichtig. Also, weil Kleinigkeiten können sehr, sehr wichtig sein. Und auch wenn man einen Text macht und so weiter, nicht nur die Figur ist wichtig, sondern die ganze Geschichte, die die Figur hat, ist genauso wichtig. Du selbst hast dich ja auch mal als Schauspielerregisseur bezeichnet und ich glaube, dass das eine sehr gute Bezeichnung ist für deine Arbeit. Ja. Was mir immer besonders aufgefallen ist, bei vielen Regisseuren klingen die Schauspieler nur als Stimme, so als Kopfstimme. Man sieht Köpfe, wenn man hört. Während du es schaffst, und das ist meine Frage, wie schaffst du es, dass man die Körperlichkeit der Schauspieler hört? Naja, ist ganz einfach. Also der Schauspieler im Radiostudio hört ja nicht mit dem Kehlkopf auf, sondern es geht weiter, der ganze Körper. Und man hört ja auch nicht nur mit beiden Ohren, sondern mit dem ganzen Körper, also mit den ganzen Poren. Also zum Beispiel Gehörlose hören die Musik, wenn sie die Hand auf eine Box legen, aus der Musik kommt. Und also man hört es mit dem ganzen Körper. Und mich hat es gereizt, weil ich das brauchte. Ich kam ja nun vom Film und ich bin ein, das klingt zwar ein bisschen paradox, aber ich bin ein optischer Mensch. Und wenn ich was mache, dann sehe ich Bilder und mich reizt es, mich fasziniert es immer, Texte, Worte in Bilder umzusetzen. Also und auch Situationen zu finden, in denen eben die Schauspieler dann körperlich agieren. Und ich traf eben auf George Tabori damals, und wir trafen uns und verstanden uns wunderbar. Und es war eine wundervolle Arbeit. Ich glaube, ich habe 13 Hörspiele oder was mit ihm gemacht. Und da haben wir das eingesetzt. Zum Beispiel habe ich das Pre-Italia-Hörspiel Weißmann und Rotgesicht gemacht. Und da spielte der Hans Hönig den Indianer. Und er hatte 4 Seiten Text. Also es war ein riesiger Berg. Und er schaffte das nicht. Also, und wir gingen rein, Tabori und ich, und sprachen mit ihm. Es war nicht zu schaffen. Und da entdeckten wir, dass im Studio Trommeln lagen. Und wir sagten ihm, also pass mal auf, nimm dir die Trommel und trommel dich durch den Text. Also trommel so lang, bis du das findest, eine Befindlichkeit, in der du den Text sprechen kannst. Und er hat es gemacht und mühelos ist es eben über diesen Berg ist er gestiegen. Und dann haben wir Mutter Courage zum Beispiel gemacht und wir nannten das, ich mache überhaupt keine Geräusche mehr im Hörspiel. Also wir nannten das immer im Rias früher Schritte, Tür und heißer Atem. Also wenn man die Tür hört, die zuklappt und aufgeht. Und wir haben Mutters Courage gemacht. Tabori spielte die Hauptrolle und es war Leute wurden deportiert nach Auschwitz und wie stellt man den Viehwagen da? Nun kann man Eisenbahngeräusch nehmen oder man kann einen bestimmten Raum nehmen. Und wir haben es so gemacht, dass wir eine lange Schlange von Schauspielern gebildet haben, die sich übereinander gerollt haben und den Text gesprochen haben. Und das war der Viehwagen. Und das hat funktioniert. Und oder eine Szene, wo die Deportierten plötzlich hielt der Zug und die Türen wurden aufgerissen und sie mussten in die grelle Sonne. Und wie spricht man zum Beispiel, wenn man aus dem Dunkel in die grelle Sonne kommt? Man spricht ganz anders. Und solche Dinge sind eben sehr wichtig. Mhm. Und ich versuche immer im Text Situationen zu finden. Und versuche eben die Empfindung, die der Schauspieler hat, dass diese Empfindungen sich den Empfindungen der Figur annähern oder mit ihnen verschmelzen. Und das klappt bisher. Also ich weiß nicht, es ist ein Wunder. Es ist sowieso ein Wunder, wenn man ein Hörspiel macht, also ohne Theater hat man 4-5 Wochen und im Hörspiel mit Schauspielern, also wie ich, 5 Tage. Und da kann man sich keine großen Sackgassen, keine Neuanfänge, keine nichts leisten. Also man muss dreht, also, aber es klappt. Es ist immer ein Ritt über den Bodensee. Ich denke auch, das geht nur im Team, also wenn man zusammen ist. Und Josh Tabori war ja deine große Entdeckung für das Hörspiel. Du hast sehr viele seiner Texte produziert, hast aber auch den Sprecher Tabori entdeckt und auch seine Stimme eingesetzt. Mhm. Du hast überhaupt sehr gerne, das ist mir aufgefallen, mit alten Schauspielern gearbeitet. Je eigenwilliger sie waren, desto besser. Was faszinierte dich so an alten Schauspielern? Ja, nicht nur alte. Also ich arbeite sehr gern auch mit Jungen. In der Mitte wird es bei mir schwierig. Mit ganz Jungen, mit ganz jungen. Schauspielschülern arbeite ich auch gerne. Mit Schauspielschülern und mit Alten. Das ist auch vielleicht die Summe von Erfahrungen, die man als alter Schauspieler hat. Also wo es gibt wunderbare alte Schauspieler, wo die Lust geblieben ist. Also die Lust ohne Anstrengung. Und das ist wunderbar. Also Peter Lühr zum Beispiel hatte das. Also wir haben uns wunderbar verstanden. Ich habe mit ihm gemacht Finsternis bedeckt die Erde, wo er den Thomas Torquemader, den Großinquisitor, gespielt hat. Und es ist, ich glaube, bei ganz jungen und sehr alten, also die ich bisher kennengelernt habe, die hatten eines gemeinsam, nämlich die Neugier. Und das ist sehr wichtig. Also ich kann nicht ich kann natürlich, aber es fällt mir schwer, mit Menschen zu arbeiten, die keine Neugier haben, die nicht neugierig sind. Brecht hat mal gesagt, man muss immer von Null anfangen. Also immer von vorn. Die Welt sehen wie quasi mit dem ersten Blick. Also das, dann bekommt man sowas wie, dann stellt sich eine große Naivität her, die nicht gespielt ist oder nicht angestrengt hergestellt, sondern die ist einfach da, weil man neugierig ist. Im Anschluss an unser heutiges Hörspiel After Rose von Uwe Mengel brachten wir ein Gespräch, das Monika Klostermeier mit dem Regisseur Jörg Jannings aus Anlass seines 70. Geburtstags geführt hat.